Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das erste Buch Mose, heute das Kapitel 4. Und dazu heiße ich auch alle Zuschauer im Internet willkommen. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger, und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. In Kapitel 1 und 2 erleben wir im ersten Mosebuch die Schöpfung, wie alles ins Leben kam, wie das erste Menschenpaar entstanden ist, wie dieser ganze Planet so hergerichtet wurde, dass hier Leben möglich wurde. Wasser, Luft, Vegetation, Lebewesen. Im Wasser, auf dem Land, in der Luft. Es wimmelt nur so von Tieren. Und als Krone der Schöpfung der Mensch. Er hat als Geschenk aus dem Paradies mitgebracht, von Gott geschenkt, den Sabbat als Ruhetag, den Samstag und die Ehe. Und in dieser wunderbaren Phase kommt dann in Kapitel 3 die Tragik des Sündenfalls, wo der Mensch dem Feind mehr vertraut als seinem liebenden Vater im Himmel. Und seitdem haben wir die Tragik auf diesem Planeten. Und die Geschichte geht in Kapitel 4 weiter, in dem sich die Menschheit vermehrt. Denn in Kapitel 1 hieß es ja in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So, und die ersten beiden, von die wir hier namentlich erfahren, Kain und Abel. Und von ihren Berufen her Schäfer und Ackermann. Das sind so die grundlegenden Richtungen in der Landwirtschaft. Der Boden wird bebaut, Tiere werden gezüchtet. Das eine oder das andere oder beides gemeinsam. Und von Anfang an waren ja die Menschen Landwirte, weil sie vom Land, das sie bewirtschaftet haben, das herausbekommen haben, um zu überleben. Denn das Entscheidendste ist immer die Nahrung. Ohne Nahrung kein Leben. Nun, das ist das eine. Der Mensch wird geboren, er lernt einen Beruf, gestaltet sein Dasein, aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Und was im nächsten Vers hier hereinkommt, ist jetzt nicht die Beziehung auf der irdischen Ebene, was sich da abspielt, sondern wie das zum Schöpfergott aussieht. Und am Anfang der Menschheitsgeschichte war es ja so, dass Jesus mit Adam und Eva persönlich im Paradies kommunizierte, aus dem sie dann später vertrieben wurden. Sie konnten nur noch zum Eingang hingehen und dort anbeten. Und Adam konnte den nachfolgenden Generationen erklären, da waren wir drinnen. Und so war das. Und durch Ungehorsam, durch Misstrauen, durch Übertretung sind wir da raus verbannt worden. Nun, als die zwei, Kain und Abel, so die Dinge von ihrem Vater und ihrer Mutter erfahren, über ihren Schöpfer, haben sie auch mitbekommen, wie Erlösung aussieht. Und es wurde hier schon klargemacht, es braucht braucht etwas, was als Symbolik, als Gleichnis, gewissermaßen als Schatten schon in die Zukunft weist. Sie brachten Opfer dar. Und das lesen wir in Vers 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. In dem Buch Patriarchen und Propheten lesen wir auf Seite 51 als Folge von diesem Vers, was da geschehen ist: Feuer fiel vom Himmel und verzehrte das Opfer. Brachte ein Lamm, dann fiel Feuer vom Himmel. Der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Es geht also in zwei Richtungen. Der Herr betrachtet den, der opfert, und betrachtet das Opfer. Und bei Abel war beides in den Augen Gottes so, dass er es annehmen konnte. Die Gesinnung Abels passte und das, was er tat, war in Ordnung. Es entsprach dem, was Gott schon Adam geboten hatte nach dem Fall. Und es heißt in Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Nun, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für Kain, dass er sich fragt, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was verkehrt gemacht? Oder bin ich richtig und der im Himmel sieht die Dinge nicht richtig? Was natürlich ein vermessener Ansatz ist, denn wer sind wir und wer ist er? Aber genau zu dem Letzteren findet Kain. Er sieht sich im Recht, er tut, was sein Wille ist, wie er die Dinge sieht, und ihn ärgert, dass der Himmel nicht dazu seinen Applaus gibt, zu seinem eigenen Plan. Es heißt hier weiter, da ergrimmte Kain sehr. Das ärgert ihn. Es ist also nicht so, dass er in sich geht und überlegt, was habe ich falsch gemacht, sondern er ärgert sich über Gott. Und er senkte finster seinen Blick. Man kann das schon bei ganz kleinen Wesen beobachten. Schon bei Kleinkindern. Wenn der Mund schmal wird, fester Gesichtsausdruck, finsterer Blick, und man merkt, der eigene Wille steht jetzt im Vordergrund. Und ich will das so und so. Das Schöne hier im nächsten Vers, da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Gott sucht das Gespräch. Er kommuniziert mit ihm. Er fragt ihn, warum bist du jetzt so, wie du bist? Warum? Was hast du für einen Grund? Warum senkst du deinen Blick? Warum bist du jetzt ergrimmt? Ist es recht, dass du ergrimmt bist? Das wäre mitunter gut. Wann immer wir ergrimmt sind, dass wir uns fragen, kommt es aus unserem Stolz, aus unserer Ehrsucht, der Ärger, der Grimm? Ergrimmen wir zurecht? Ist's nicht also, spricht Gott weiter, wenn du fromm bist? Die Elberfelder Übersetzung liest hier, wenn du recht tust. Fromm bedeutet, wenn du aufs Ziel ausgerichtet bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, tust du nicht recht, bist du nicht aufs Ziel ausgerichtet, so lauert die Sünde vor der Tür. Das ist bemerkenswert. stimmt die Grundgesinnung nicht, dann lauert schon etwas. Und wenn etwas vor der Tür lauert, in dem Moment, wo du aufmachst, ist schon drinnen. Er lauert schon davor. Nach dir hat sie Verlangen, die Sünde. Du aber herrsche über sie. Entweder werden wir beherrscht von dem Verlangen oder wir beherrschen das Verlangen. Eines immer das Schiff. Und seltsamerweise wird der Mensch dann, wenn er sein eigener Chef sein möchte, vom Verlangen beherrscht. Wenn er aber den Schöpfer zu seinem Herrn und Meister macht, dann bekommt er die Kraft, das Verlangen zu beherrschen. Nach diesem Gespräch hat also Kain eine neuerliche Chance, nachzudenken. Ergrimme ich zu Recht? Ist es so, dass das Recht auf meiner Seite ist? Oder habe ich mich hier vergangen? Müsste ich in mich gehen? Wir erfahren, dass er auf seinem verkehrten Weg weiter beharrlich seine Spur zieht. In dem Buch Patriarchen und Propheten finden wir auf Seite 53 folgende Formulierung. Kain und Abel stellen die beiden Klassen dar, die bis zum Ende der Welt bestehen werden. Die zwei Personen, die zwei Söhne Adams, stehen für zwei Menschengruppen. Die eine Gruppe von Abel her vertraut auf das von Gott erwählte Opferlamm. Die Kain-Gruppe verlässt sich auf eigene Verdienste. Unsere Schuld kann nur durch Jesu Verdienst vergeben werden. In unserem Leben häuft sich also manches an aus dem eigenen Stolz heraus. Und alles, was in der Vergangenheit verkehrt gelaufen ist, es ist so. Ich kann es nicht einfach so ausratieren. Es ist geschehen. Ich kann es nicht ausratieren. Blicke ich auf mich, dann sehe ich keine Möglichkeit, wie das wieder ins Reine kommen könnte. Blicke ich aber auf Jesus, dann sehe ich die Möglichkeit, wie das ins Reine kommen kann, durch ihn. Unsere Schuld, heißt es hier, kann nur durch Jesu Verdienst vergeben werden. Und selbst wenn wir jetzt, weil wir Jesus so lieb haben und so ernsthaft mit ihm in Verbindung sind und so innig, dass wir alles tun wollen, was er uns sagt, selbst wenn das jetzt gelingen würde, was ohnehin nicht der Fall ist, aber selbst wenn das wäre, brauchen wir für das Vergangene schon die Vergebung durch ihn. Wer da meint, heißt es hier weiter, dass er des Blutes Christi nicht bedarf. Wer glaubt, Gottes Wohlgefallen durch eigene Werke erwerben zu können, ohne die göttliche Gnade, der erliegt dem gleichen Irrtum wie Kain. Glaubt er nicht an das reinigende Blut, steht er unter dem Verdammungsurteil. Einen anderen Weg, von der Knechtschaft der Sünde befreit zu werden, gibt es nicht. Es ist so schön, dass es einen Weg gibt. Diesen einen Weg, dass er geblutet hat und seine Verdienste für uns verwendet. In all den Weltreligionen, die es außer dem Christentum gibt, sehen wir diese Richtung von Kain. Du musst das tun und das tun und das tun. In jeder Religion gibt es Richtlinien, damit du diesem Gott gnädig stimmst. Und die Richtlinien sind gut. Du sollst edel sein und hilfreich und dich kümmern um den Nächsten. Und das ist alles wertvoll. Und es ist gut, wenn Menschen danach handeln. Aber deswegen können sie nicht von ihren Sünden gereinigt werden. Schon gar nicht von denen, die sie da in der Vergangenheit auf sich geladen haben. Und welche Religion es auch immer sein mag, es geht immer in die Richtung, wenn ich mich anstrenge, Selbsterlösung. Und bei Jesus ist es jetzt ganz anders. Er setzt diesen ersten Schritt für uns und aus dieser Dankbarkeit heraus verändert sich unser Leben, während das Ziel immer in die Richtung geht, ihm immer ähnlicher zu werden, immer mehr so zu denken, zu handeln, wie er denkt und handelt. Darum haben wir am Ende der Offenbarung dieses Bild von Stirn und Hand. Das Zeichen an der Stirn, das Denken und Hand, Handeln. Zuerst beginnt die Überlegung und dann handeln wir nach dieser Überlegung. Darum brauchen wir göttliches Denken, göttliche Gedanken, damit unser Handeln ein anderes wird. Aber immer ist es er, der die Basis legt, weil er so viel für uns getan hat, aus dieser Dankbarkeit heraus, aus dieser Liebe von ihm zu uns, entspringt das Neue. Die Menschheit besitzt nicht die Kraft, sich selbst zu erneuern. Das geschieht durch Gnade, durch den Geist Gottes. Es bedarf dieser Einwohnung des Heiligen Geistes, dass unser Selbst beherrscht wird, durch ihn. Wir brauchen eine Kraft von außen. Wir können uns nicht selbst beherrschen ohne diese Kraft, ohne diesen Geist Gottes, der uns die Kraft dazu gibt. Christus ist unsere einzige Hoffnung. Als Petrus vorgeladen wurde vor dem Hohen Rat, hat er gesagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Nicht im Buddha, nicht in Zarathustra, nicht in Mohammed und wie sie alle heißen mögen. In keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, gerettet werden. Nur in ihm. Und wahrer Glaube, der sich ganz und gar auf Christus verlässt, wie tut sich der kund? Im Gehorsam gegen alle Gebote Gottes. Heute hat mich eine Frau angerufen, eine Glaubensschwester, hat gesagt, jetzt habe ich gehört, die wohnt so am Land, ganz einsam, jetzt habe ich gehört, da in meiner Nähe hat jemand einen Bibelkreis gegründet. Und ich habe mich gefreut. Da in dieser Einsamkeit, wo ich bin, jetzt sind wir mindestens zu zweit und da kommen noch andere hin, lesen wir gemeinsam die Bibel. Ich habe davon erfahren, Kontakt hergestellt, dann kam der Bibelkreisleiter und dann hat er mir erklärt, was das alles so bedeutet. Und dann sagt er, ein Gebot gilt nicht mehr. Interessant. Ein Mensch erhebt sich über das Göttliche und sagt, das nicht. Damit wusste sie sofort, aha, der Bibelkreis also nicht. Da brauche ich nicht hingehen. Wo nicht alle Gebote Gottes gelten, wozu soll ich da dabei sein? Dann hat sie klar gemacht, diesem Mann, wenn ich da hingehe, dann möchte ich auch über das Gebot reden, das du weglässt. Und dann wurde deutlich, welcher Geist in dem Mann war. Das geht nicht. Sie muss dort schweigen über dieses Gebot. So arbeitet der Feind, der unsichtbare Feind. Er hat schon immer versucht, gegen die Richtlinien Gottes vorzugehen. Es steht hier ein Satz, Seite 53 im Buch Patriarchen und Propheten, und das passt genau zu der Geschichte, die ich da gehört habe. Seit den Tagen Adams bis in die Gegenwart ging es in dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan, immer um Folgendes. Es ging immer um den Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Der Feind versucht immer abzubringen und Christus möchte uns dorthin bringen, zu seinen Richtlinien. Und der Apostel Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 4, wer da sagt, er kenne Gott und hält seine Gebote nicht, was ist der? Ein Lügner. Und in solchem ist die Wahrheit nicht. Kain sieht also die Schuld nicht bei sich, sondern bei dem, der ihn geschaffen hat. Und damit ist er völlig im Irrtum. Als der Höchste sich ihm nähert und mit ihm kommuniziert, um ihn auf den rechten Weg zu führen, verhärtet sich Kain. Es gibt immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder komme ich näher zum Schöpfer oder ich komme mit jedem Schritt weiter weg. Er kommt noch weiter weg. Zuerst ergrimmt er, der Blick wird finster, senkt sich. Was geschieht als nächstes? Und das ist hier so deutlich. Ein Mensch, der sich von Gott abwendet, der mit Gott hadert, der mit Gott in Zwietracht ist, nicht in Harmonie, da geht es immer tiefer und immer noch tiefer. Und es geht ihm immer noch schlechter. Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und hier in dem Buch Patriarchen und Propheten ist berichtet, was dann geschah. Kain argumentierte mit Abel, um ihn auf seine Seite zu bringen. Und das ist auch typisch. Wenn einer unterwegs ist in eine bestimmte Richtung, sieht er sich immer als Lokomotive, die Anhänger sammelt. Dass das ein langer Zug wird. Möchte immer solche, die mit ihm diesen Weg beschreiten. Damit er dann vor Gott auftreten kann und sagen kann, schau dir das an, denken auch alle so. Wir können ja nicht alle irren. Er sucht andere von seiner Sicht zu überzeugen. Er pflanzt den Irrtum in die Nächsten. So, und jetzt möchte Abel gewinnen. Und dann stellt er fest, dieser Abel, der hält treu zu Gott. Der ist nicht zu gewinnen für Kains Seite. Und jetzt ärgert sich Kain noch mehr. Denn er hat ja auf Anhänger gehofft. Und jetzt kommt das nicht. Jetzt steigert sich der Grimm. Und Abel erklärt, warum Kain falsch liegt. Und das verträgt Kain nicht. Ergebnis. Es begab sich, heißt es hier in der Mitte von Vers 8, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Er macht ihn mundtot. Mit Argumenten, mit Worten kann er ihn nicht überzeugen und dann steigert sich diese Wut. Satan ergreift so von ihm Besitz, er hat sich so vollends von Gott abgewandt, dass am Ende das herauskommt. Wenn also das irgendwo passiert, dass irgendwo jemand ermordet wird, dann können wir sicher sein, wer da dahinter die Fäden gezogen hat. Und dass das ein Weg war, erste Abwendung, zweite, dritte, vierte, immer tiefer hinab, bis am Ende das steht. Der Mord an Abel, heißt es im Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 55, der Mord an Abel war das erste Beispiel für die Feindschaft, von der Gott gesagt hatte, sie würde zwischen der Schlange und den Nachkommen des Weibes bestehen. 1. Mose 3, Vers 15. Feindschaft verträgt sich nicht. Satan und seine Anhänger, Christus und seine Nachfolger. Wer immer durch den Glauben an das Lamm Gottes der Sünde entsagt, diese Formulierung ist sehr fein, wer immer durch das Vertrauen auf das Lamm Gottes der Sünde entsagt. Vertrauen zu Gott hat ein Ziel. Da geht es nicht nur um Sündenvergebung, sondern dass Sünde etwas wird, was immer mehr verschwindet. Je mehr Vertrauen zu Gott, desto weniger Sünde. Wer immer durch den Glauben an das Lamm Gottes der Sünde entsagt, entfacht Satans Zorn. Denn Satan hat ja behauptet, man kann nicht dieses göttliche Gesetz erfüllen. Wo aber einer Jesus lieb gewinnt, kommt er immer mehr da hinein. Und das ärgert Satan, weil das ja seine Behauptung beiseite schiebt. Und wieder sucht Gott die Kommunikation, das Gespräch. Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und jetzt hat er wieder die Chance, zu bekennen, etwas klar zu machen. Immer wieder forscht Gott nach, fragt ihn. Zuvor hat er gefragt, warum ergrimmst du? Jetzt fragt er, wo ist denn dein Bruder? Und ganz frech antwortet er, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich weiß nicht, sagt er. Ich weiß nicht. Jetzt lügt er. Gott redet weiter in Vers 10. Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 6, im 5. Siegel, lesen wir, da sieht man auch dieses Bild, wie das Blut schreit von all denen, die ungerechterweise hier umgebracht worden sind. Über die Jahrtausende, Tausende, Hunderttausende wurden deswegen umgebracht, weil sie Jesus liebgewonnen haben. Und der Himmel hat ihren Tod zugelassen, mitunter. Manchmal hat er es auch verhindert. Viele sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wir lesen aber auch, dass Daniels Freunde im Feuerofen nicht umgekommen sind. Gibt es auch. Das eine wie das andere. Ein Apostel Johannes wurde in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen. Es war für ihn ein Ölbad. Die Haut hat nur geglänzt, als er herauskam. Aber hat seiner Haut sonst nichts gemacht. Darum wurde er dann auf Patmos verbannt. Man wagte nicht mehr, ihn umzubringen. Über die Jahrtausende immer wieder Blutzeugen. Aber gerade dieses Blut hat andere wieder davon überzeugt. Die haben etwas, was mir fehlt, diese Christen, diese echten Christen. Und was ist nun die Folge von diesem Handeln? Vers 11, verflucht seist du auf der Erde. Jetzt erlebt Kain, was die Folge ist, wenn man sich von Gott abwendet. Vers 12, wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Und das ist das klassische Element als Folge des Misstrauens gegenüber Gott. Unstet und flüchtig. Man findet keine Ruhe. Man findet keinen Frieden. Immer unterwegs, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Unstet und flüchtig. Nirgendwo wird der Friede gefunden. Den Frieden gibt es nur bei dem, der uns geschaffen hat. Und nur wer mit ihm in Harmonie ist, in Frieden ist, der wird dann stetig, beständig und erlebt den tiefen Frieden, die tiefe Freude und muss nicht mehr flüchten vor ihm, der ohnehin überall ist. Kain bekommt daraufhin Angst und dann macht der Herr ein Zeichen an ihm. Und viele haben sich gefragt, was dieses Zeichen wäre in Vers 15. Wir erfahren es nicht in der Bibel. Aber dieses Zeichen, von dem wir nicht wissen, was es ist, hat die Botin Gottes darüber Folgendes formuliert: Wo immer ein Mensch einen anderen Menschen zwingen möchte, seinen Verstand beherrschen möchte, ihn auf eine bestimmte Linie einschwört, die nicht in Übereinstimmung ist mit dem Worte Gottes. Wenn man also etwas erzwingen möchte vom anderen, was nicht im Sinne Gottes ist, dieser Zwang und die falsche Richtung, da wird das Zeichen Kains sichtbar. Es ist der andere Geist, der da auftaucht. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Bemerkenswert, dass unser deutsches Wort Not auch was ausdrückt. Aber im Hebräischen bedeutet es, dass man immer auf der Wanderung ist, unstet und flüchtig. Das drückt dieses Wort aus. Du kommst nicht zur Ruhe. Er ist immer einer, der gejagt ist. Immer weiter, immer weiter. Er findet keinen Frieden. Und so blieb es bei Kain. Ein interessanter Satz auf Seite 56 in dem vorher angeführten Buch. Was kam 1500 Jahre nach Kain? Wir haben hier eine Zeitangabe. 15 Jahrhunderte nach dem Urteil über Kain erlebte das Weltall in den Übeltaten und der Verderbtheit, die die Erde überflutet hatten, die Folgen seines Einflusses. Diese Welt ging in der Sintflut, was auf Deutsch Sündflut heißt, zugrunde. Von Kain bis zur Flut, 1500 Jahre. Und dann passierte auf dieser Erde derart viel. Da veränderte sich so viel von der Oberflächengestalt her, da war dann nichts mehr, wie es war. Denn manche Gebiete senkten sich tief ab, wurden die Meeresbecken. Andere Gebiete erhoben sich, Landfläche. Zwei Drittel blieb überflutet. Wenn Gott nicht das Relief dieser Erde, dieser Oberfläche verändert hätte, dann wäre das Wasser immer geblieben. Denn bis heute ist es auch so, wo Meer ist, bleibt das Meer. Es verschwindet nicht, es ist immer da. Und wäre nach der Gesamtüberflutung es nicht so gewesen, dass Gott gewisse Gebiete vom Relief her abgesenkt hätte, dass die Wassermassen dorthin stürzen, wäre heute noch immer alles überflutet. Ein Drittel lässt er aufsteigen, zwei Drittel senkt er ab. Und damals, entstanden, die ganzen Gebirge, die ganze Oberflächengestalt, die ganzen Kontinente. Man sieht heute noch, wie die einst verbunden waren, diese Kontinente. Südamerika, Nordamerika, wie das zu Afrika dazu passt. Die ganzen Kontinente kann man zusammenschieben zu einer einheitlichen Masse, auf der Weltkarte sichtbar. Es heißt hier weiter, was Gott weiter geplant hat. Er beabsichtigte, diese Empörung Satans nicht nur niederzuwerfen, sondern er wollte dem ganzen Weltall die Art und Weise der Empörung zeigen, indem er es ausreifen ließ. Mit tiefer Anteilnahme, heißt es hier weiter auf Seite 57, mit tiefer Anteilnahme beobachteten die sündlosen Bewohner anderer Welten die Ereignisse auf der Erde. Wir sind eine Bühne, es ist ein Podium und die anderen schauen zu. Die sehen, was hier geschieht und sie beobachten, wie Satan hier mit den Menschen spielt. Bing, bong, wie er sie hin und her schießt durch die Gegend. Und die Bewohner, die sinnlosen Bewohner anderer Welten, beobachten, wie der eine und andere im Vertrauen zu Jesus dem Bösen dann widersteht. Und dass mit der zunehmenden Fülle des Geistes er in der Lage ist, sein Selbst zu beherrschen und Gottes Gesetz zu gehorchen. Und sie staunen, was hier vor sich geht in diesem großen Kampf. Und in all dem wird schließlich Gott gerechtfertigt, weil sichtbar wird. Und das vor allem, weil der Sohn Gottes hierher gekommen ist und das als schon 4000 Jahre die genetische Struktur bergab gegangen war, nimmt Jesus diese Gestalt des Menschen an. Nicht mehr so groß und stark wie Adam, schon viel schwächer und lebt hier ein Leben sinnlos. Und das, was er alles an sich ertragen hat lassen, das soll uns dazu ermuntern, zu verstehen, er liebt dich. Er hat alles für dich gegeben, weil er möchte, dass du bei ihm bist. Dass wir solche werden, die mit einem neuen Körper dieses Weltall kennenlernen, dieses Universum. Nicht nur den einen kleinen, klitzekleinen Planeten. Alles will er uns offenbar. Nie mehr Leid, nie mehr Krankheit, nie mehr Tod, nie mehr ein zeitliches Ende, nie mehr Trennung, nie mehr Schmerz, nie mehr Leid. Harmonie im ganzen Weltall. Das ist das Ziel. Und es beginnt hier und heute bei dir, wie du Frieden mit ihm machst. Wohl dir, wenn du in diese Richtung gehst. Amen. Unser Vater im Himmel, du bist unser gütiger, liebreicher, liebevoller, gnädiger Vater, der du in Ewigkeit thronst. Danke, dass du uns nachgehst, wenn wir uns verirren, wie sich Kain verirrte. Du kommunizierst mit uns. Du erleichterst uns die Umkehr. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, uns das Wesen deines Vaters im Himmel kundzutun. Diese Liebe, diese liebreiche Huld, diese Güte, diese Vergebungsbereitschaft. Danke, Herr Jesus, dass du geblutet hast, damit wir für immer und ewig wissen, du hast uns lieb, alles hast du gegeben und unsere Schuld hast du bezahlt. Danke, dass wir dadurch aufleben können und aufblicken können zu dir. Danke, dass du uns den Neubeginn ermöglichst. Danke für deine Gnade.